Kundgabe 4385. Empfangen durch Bertha Dodde am 23.07.1948. Arbeit im Weinberg des Herrn. Lehret die Unwissenden, kläret auf die Irrenden, helfet den Schwachgläubigen und erbauet die Meinen. Und ihr verseht nach meinem Willen euer Amt. Ihr bearbeitet die Äcker meines Weinberges. Und eure Tätigkeit wird nicht erfolglos sein. Überall werdet ihr Hand anlegen können, denn der Boden muss urbar gemacht, das Unkraut muss entfernt werden. Schwache Pflänzchen müssen aufgerichtet werden und Halt finden. Und auch die gut gedeihenden Pflanzen müssen gepflegt werden, sollen sie jedem Unwetter standhalten und Augen und Herzen der Menschen erfreuen. Wichtig aber ist, dass ein guter Same auf meinen Acker gestreut werde. Und mit diesem wird euch euer Herr versorgen. Und ihr sollet keinen fremden Samen darauf nehmen, als nur den, den ihr von mir empfanget, zur Aussaat. Dann wird auch zur Zeit der Ernte der Acker gute Früchte tragen. Und die Scheuern werden gefüllt werden, so meine Arbeiter eifrig sind für mich und für eine gute Ernte sorgen. Und so ist eure Tätigkeit von größter Bedeutung. Sollen doch die Menschenherzen empfangsfähig gemacht werden für mich selbst, für mein Wort, das ich ihnen darbieten will, das als guter Same in ihren Herzen Wurzeln schlagen soll. Ich aber sage euch, dass ich die Arbeit meiner Knechte lohnen werde, wie ich es verheißen habe. Die am Ende dieser Erdperiode sich mir als treue Knechte zur Verfügung stellen, müssen ihren Glauben aus sich selbst erringen, und das bewerte ich ganz besonders hoch. Ihnen gebe ich mich zu erkennen im Wort, das ich ihnen zuführe, auf dass sie ihre Arbeit ausführen können. Wer guten Willens ist, der erkennt es als mein Wort, und folglich wird er auch nicht falsch handeln, wenn er mit diesem meinem reinen Samen mir gute Früchte zu verschaffen bemüht ist. Er wird durch mein Wort so angeregt sein für seine Tätigkeit, dass er viel Erfolg hat. Er macht nach meinem Willen die Äcker urbar, und wo der Samen einmal tief in das Erdreich eingedrungen ist, dort werden sich bald die guten Folgen zeigen, und die Früchte werden zur Zeit der Ernte gesammelt, je nach eurem Fleiß und eurer Arbeit. Amen.